3. Diktat. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken im Arbeitsblatt auf der CD-ROM. Sprachen in Europa. In Europa spricht man viele Sprachen. Deutsch ist die Muttersprache von 90 Millionen Menschen. 14% der EU-Bürger sprechen Deutsch als Fremdsprache. Genauso viele Menschen sprechen Französisch als Fremdsprache. Etwa 65 Millionen Menschen sprechen Englisch als Muttersprache und für 38% der EU-Einwohner ist Englisch ihre erste Fremdsprache. Viele denken, man muss mindestens 2 Fremdsprachen lernen und damit muss man schon in der Grundschule beginnen.